Hier ist Fritz, kennst du aus Edmeier. Er wird von Martin Holzer und Mitgliedern des Sängerbundes Mainzeit unterstützt. Mit Fritz Edmeier im Gemora-Stübel bei Polydor erschienen. Lass Fritz Edmeier von seiner Operation, seinem Erlebnis im Orient und in der Schule berichten. Ich hoffe, dass eure Lachmuskeln ordentlich trainiert werden. Viel Vergnügen wünscht euch euer Coldwing. Jetzt muss ich Ihnen einen Witz erzählen, weil ich erzähle Ihnen nur deshalb, weil er mir so gut gefällt. Da sind drei aus dem Nornhaus rausgekommen. Und wie sie raus gewesen sind aus dem Nornhaus, da der eine zu den anderen gesagt hat, er gesagt, du, wieso warst denn du im Nornhaus drin? Ja, hat er gesagt, ein Blödsinn, hat er gesagt, ich habe in der Einbahnstraße Zigaretten geraucht. Hat er zu den anderen gesagt, hat er gesagt, wieso warst denn du drin? Ja, hat er gesagt, die haben bei meinem Moped, hat er gesagt, die Tür so laut zugehört. Hat er gesagt, dass alle Nachbarn munter geworden sind. Hat der Zweite zum Dritten gesagt, wieso warst denn du in Nornhaus? Hat er gesagt, ich bin der Polizist, der wohin zwei eingesperrt hat. Was ich eigentlich sagen will, wie ich hergefahren bin, hat meine Frau zu mir gesagt, meine Frau kennt es nicht, gell? Nein, kann man nicht. Wurde ich so... Das ist aber schade, das kann ich sagen. Hätte man nicht mehr Gaudi gehabt, das sage ich schon, wenn es mir alle kennt hätte. Aber eins muss ich schon sagen, meine Herren, an Gutmütigkeit ist uns das weibliche Geschlecht weit voraus. Wenn ich dran denke, im 45 gehört, wie es mir ausgekommen haben zum Volksturm. Kennst du aus? Da war ich schon 30 Meter weiter weg vom Haus. Bin wieder zurückgegangen, weil ich meine Taschen nur vergessen habe. Mein Alte ist unter der Haustür gestanden und hat gesagt, Fritz, was willst du denn? Habe ich gesagt, du Alte, ich habe meine Taschen nur vergessen. Geh, und sag, lass daheim, sonst ist die auch noch hin. Ja? Ja, schau, ich sag's gut, es lacht, aber da allein kannst du sehen, mit was für ein Weitblick das weibliche Geschlecht für ich denke. Wenn ich dran denke, voriges Jahr im November ist gewesen, da haben wir daheim einen Prospekt gekriegt. Von einer Schleidern. Kennt ihr das Schleidern? Nein. Eine Zentrifuge, kennt ihr auch? Die Zentrifuge, die ist auf dem Prospekt drauf gewesen und da ist dabei gestanden, wenn du in die Schleider ein Nass drum rein tust, dann kommt es nach einer Zeit Presseldruck raus. Und mein Alter, ein intelligentes Wesen, die hat sich gedacht, was fürs Wasser gut ist in der Schleidern drin, das kann Alkohol nicht schaden. Was glaubst du nicht, wie oft das in der Schleidern schon drin kommt? Aber ob du das glaubst oder nicht, so ein Luder kannst du gewinnen, das sag ich dir. Wenn ich jetzt einen Dampf habe, ich gehe schon ganz allein Schleidern rein, glaubst du mir das? So gewinnt bin ich das Luder schon. Siehst du, und das ist das, was mich narrisch macht. Überall dort, wo ich hinkomme, ob das jetzt in Österreich oder irgendwo anders ist, dann heißt es von da, wo ich hergebe, dass mir die Geschäden sind. Dabei sind wir in technischer Hinsicht so weit voraus. Das siehst du an der Schleidern, kennst du aus. Ein Ding haben wir auch, einen elektrischen Ofen, aber den mag ich nicht. Den haben wir seit 7. Dezember. Und seit dass wir den haben, tut mir heute nichts als wie Keks backen. Was glaubst du nicht, wie viele Keks wir schon daheim sind? Vor 14 Tagen haben wir 3 Tage Urlaub nehmen müssen, da die Keks in die Holzhütten schlichten. Ja? Bitte. Eins muss ich sagen, die Schlichten hätten wir eh nichts gemacht, weißt du? Aber einen Zorn habe ich nicht drüber, wenn meine alte Kekspache tut, darf ich nicht vorgehen. Da muss ich daheim bleiben, weil es mich braucht. Das heißt nicht mich, kennst du aus, sondern meine Zanderl von der Krankenkasse. Naja, die muss ich daheim lassen zum Keksaufstechen braucht. Bitte, eins muss ich schon sagen, ich möchte keine Gegenreklame machen gegen den elektrischen Ofen. Eine gute Eigenschaft hat er schon, so Ofenruhe. Stufe 1, wenn du stolz kannst du die Füße wärmen. Ich habe ewig kalte Füße. Habt ihr keine kalten Füße, sagt ihr mal? Ja, seid froh, wenn ihr keinen habt, weil es kann kein Mensch helfen. Ich war mit meinen kalten Füßen beim Doktor und habe gefragt, ob es nichts gibt gegen kalte Füße. Hat er gesagt, nein, da gibt es nichts. Ich habe selber immer kalte Füße, hat er gesagt. Das einzige Hausmittel, hat er gesagt, was es gibt, wenn ich mich abends niederlege, hat er gesagt, dann stecke ich meine Füße zu meiner Frau und dann duchen du mich. Dann werden sie wieder warm, kennst du aus? Ich habe gesagt, Herr Doktor, das ist gar keine schlechte Idee. Wann hätte denn eine Frau mal Zeit? Ha? Siehst du, seit der Zeit habe ich kein Vertrauen mehr zu den Doktor. Wenn ich dran denke, wie sie mich das letzte Mal operiert haben, da bin ich am Operationstisch aus der Narkose munter geworden. Da habe ich gerade gehört, wie die Operationsschwester zum Primar gesagt hat, Herr Primar, halten Sie nur ein wenig aus mit dem Zunähen, die Leber liegt unter dem Tisch. Was glaubt ihr, was der Primar gesagt hat? Hat er gesagt, Dankeschön, Schwester, mir ist eh schon irgendwie was angegangen. Ja? Das muss ausgerechnet mir passieren, wo ich so ein vorsichtiger Mensch bin. Ich gehe nämlich schon zum Doktor, bevor ich krank bin, kennst du aus? Ja, meinst du, ich bin deppert und warte, bis dass ich krank bin? Da musst du erst hingehen. Wenn du jetzt einen weiten Weg hast, was da für Zeit vergeht, dann kommst du hin und er fängt erst den Sucher an. Dann weißt du es noch gar nicht einmal, ob er es findet. In einer Zeit wie heute, wo eh alles so fortgeschritten ist und so schnell geht, dabei kannst du schon lange übersehen haben. Darum habe ich mir meinen Grabstein auch schon hergerichtet. Was glaubst du, was ich draufschreibe? Bin neugierig, was sagt es dazu? Wanderer, steh still und weine, hier ruhen meine Gebeine. Ich wollte, es wären deine. Ist nämlich ein Liebesgedicht, gell? Ja. Im Dichten war ich weiter, Luder. Du hast ja kürzlich ein Gedicht gemacht, einen ersten Preis gemacht. Weißt du, wie das geht? Wenn die Vöglein zwitschern in den Zweigen, wenn die Grillen zirpen wie die Geigen, wenn die Nonnen schmachten in den Klostern, dann ist Ostern. So, Buben, jetzt lasst ihr den Krieg wieder einmal aus, weil ihr seid ja schließlich zum Singen da, nicht zum Trinken. Kennt ihr aus? Es war einmal ein Holzknecht so stolz. Es war einmal ein Holzknecht so stolz, stolz, stolz. Und der nahm se Hackl und Hinkel in das Holz, stolz, stolz. Und der nahm se Hackl und Hinkel in das Holz. Er ging wohl in ein Spülberg hinein. Er ging wohl über den Spülberg hinein, nein, nein, ob er sein Rinder kehren, er wohl ein, ein, ein, ob er sein Rinder kehren, er wohl ein. Er nahm die Sängerin bei der Hand, er nahm die Sängerin bei der Hand, Hand, Hand, und er fiel sie zu der Saustalle, Hand, Hand, Hand. Das war die Hans ja klar sein Gelducht, Duft, Duft, ob er damit in unsere Saubern verdrückt, Duft, Duft, ob er damit in unsere Saubern verdrückt. Und wir die beiden auf Träumen kamen und fahren, und wir die beiden auf Träumen kamen und fahren, fahren, fahren. Da flog sie aus dem Sauberg schön wach, wach, wach. Da flog sie aus dem Sauberg schön wach. Die zwei, die haben sehr blutsammerdicht. Die zwei, die haben sehr blutsammerdicht, dicht, dicht. Der Saube, der war Sturm ohne Licht, Licht, Licht. Aber der Saube, der war Sturm ohne Licht. Mit dem Franz war ich voriges Jahr in der Türkei und wie wir runtergekommen sind nach Konstantinopel, sind wir noch spazieren gegangen, der Franz und ich. Und wie wir so spazieren gegangen sind in Konstantinopel, sind wir beim Sultanspalast vorbeigegangen. Kennst du aus? Und wenn du beim Sultanspalast rechts umgehst, das ist ja Blödsinn, wenn ich ihn gesehen habe, weiß ich ja du nicht auskennst. In Konstantinopel, da könntest du ja links auch gehen. Aber links ist ein Blödsinn, links sind die Schrebergarten. Rechts, wenn du umgehst, beim Sultanspalast, dann ist gleich angebaut am Sultanspalast ist der Haremsgarten. Und wie wir da vorbeigekommen sind, hat der Franz zu mir gesagt, Fritz hat gesagt, was ist denn da drin? Ich habe gesagt, Franz, da gehst du her, da schaust du nicht hinein. Ich gesagt, da ist der Haremsgarten drin. Und wenn du reinschaust, habe ich gesagt, steht für einen Ausländer die Todesstrafe drauf. Er sagt, du spinnst doch nicht, jetzt sind wir so weit runtergefahren, jetzt darfst du mich schon interessieren, wie es da drinnen ausschaut. Sag ich, nein, du schaust nicht hinein. Und einmal reinschauen, habe ich gesagt, und es kommen sofort die Enuchen. Hat er gesagt, wer ist denn das? Habe ich gesagt, das sind die Haremswächter. Hat er gesagt, wieso heißen die Enuchen? Jetzt habe ich ihm es dann erklärt, kennen Sie aus? Durch die Blume, habe ich ihm gesagt. Ich habe gesagt, das sind die gern möchten und können nicht, habe ich gesagt. Bitte, ich weiß nicht, ob er sie auskennt. Habe ich gesagt, die kommen und schnappen uns. Aber es ist so jetzt nicht glauben, wie hartnäckig das der Franz ist. Ich rinf, ich habe mich über ihn auch noch lassen. Ich habe einen Treiberleutnant gemacht, weißt du? Und er hat reingeschaut. Nicht lang, zwei Minuten. Und dann waren sofort zwei Enuchen da. Die haben uns gleich geschnappt und haben uns rein in den Sultanspalast. Ein wunderbarer Saal mit einem Marmorboden. Und ganz hinten ist der Sultan gesessen. Wie der Sultan mich gesehen hat, hat er gesagt, ja Fritz, was tust denn du da? Sag ich, Blödsinn, sag ich, mit dem Franz bin ich spazieren gegangen. Und er war so neugierig und wollte in einen Haremsgarten reinschauen. Er sagt, du weißt doch, wenn du da hineinschaust, steht die Todesstrafe drauf. Ja, sag ich, du weißt es, was nutzt denn das, wenn sie was und er glaubt mir es nicht. Ja, hat er gesagt, weißt du dabei bist, lasse ich euch am Leben, aber Strafe muss sein. Geht hinaus, hat er gesagt, in meinen Obstgarten, nehmt euch jeder drei Früchte, nachher kommt es wieder rein. Ich bin gleich raus, Teufel, ich kenne sie aus. Ich habe mir drei Zwetschgen genommen. Ja, das, ich bin ein bescheidener Mensch, gell? Und wie ich wieder reingekommen bin, hat der Sultan zu mir gesagt, hast du deine drei Früchte? Habe ich gesagt, ja. Hat er gesagt, dann zieh dich aus. Habe ich gesagt, was? Er sagt, rausziehen. Ich sage, entschuldigen, muss ich mich ganz ausziehen? Er sagt, der Fraule. Sag ich, die Unterhosen auch? Er sagt, selbstverständlich. Ich sage, das ist ja Blödsinn, ich habe gar keine Ahnung. Er sagt, er redet nicht so blöd daher, zieh dich aus. Jetzt habe ich mich ausgezogen, kennen Sie aus? Meine Damen, ich war ein herrlicher Anblick, das sage ich. Bullnocker bin ich am Marmorbund gestanden. Ich habe mich gespürt nach alle Richtungen. Buben kalte Füße habe ich gehabt, das sage ich. Und wie ich so da gestanden bin, hat der Sultan zu mir gesagt, so, jetzt leg dich hin. Habe ich gesagt, wohin? Hat er gesagt, am Boden. Sag ich, bei der Köden? Sagt er, hinlegen tust du dich. Na, was hätte ich denn machen sollen? Jetzt habe ich mich hingelegt, kennen Sie aus. Kaum bin ich gelegen, hat er gesagt, dreh dich um. Sag ich, wohin um? Sagt er, am Bauch legst du dich. Da habe ich mich am Bauch auch noch gelegt. Und wie ich so da gelegen bin, hat er gesagt, so. Und jetzt beginnt die Strafe. Jetzt gibst du die drei Zwetschgen dort hinein, genau auf der verkehrten Seite, wo du sie sonst hineingibst. Sag ich, Herr Sultan, halt aus, wenn das ein wenig Blödsinn. Hat er gesagt, hineingeben tust du sie. Na, was hätte ich denn machen sollen? Jetzt habe ich einen Taugen zugemacht, kennst du aus. Und habe mir ein Zwetschgen genommen und habe es reingedruckt. Und wie gerade so beim Drucker bin, habe ich recht ins Loch angefangen. Sagt er, was lachst du so blöd? Das ist nicht zum Lachen, ist eine Strafe. Sag ich, entschuldige, Herr Sultan, wie mir lache ich nicht. Ich lache ein wenig am Franz. Habe ich gesagt, der hat sich drei Kürbis genommen drauf. Glauben Sie es also nicht, was du jetzt mitmachst, so, wenn du so umeinander sagst. Prost, Leidl. Buben, da zänge ich jetzt wieder einmal zusammen auf ein kleines Gesange. Auf jeden Fall, dass ihr irgendwas riert, da herin gehen Sie aus. Bin ich nicht ein fescher Kerl, bin ich nicht ein fescher Mann. Wachsen wir am Pfeifenrädl, schaut's da nur mein Goscherlau. Und das liebe kleine Nasel ragt so hoch zum Himmel auf. Und die Ohren wie für den Hasel, die hab ich seit meiner Tauf. Trotz dem schönen Körperbau und dem holden lieben Geschau hab ich einen großen Schmerz, es zerreißt mir fast das Herz. Ich hab ein Beiches wie bald keiner und das bleibt mir bis ich stirb. Gängen's helfen's mir geschwind, Mana, ja, aber lang geht Kinder lieb. Engels Höfens mag schmeckt wahrer, ihr Brunke Kinder hier. Hätten wir ja was, Steffen, und den Brunnen. Bringen wir nur eine halbe, oder bring gleich zwei, damit es nicht so oft rennen muss, kennen Sie aus. Und du, Martin, reiß wieder einmal an bei deiner Zielen. Sonst schlafst du uns nicht mit nur ein Jahr. Wenn ich dran denke, wenn wir gerade bei der Gaudi sind, wie seinerzeit, wie es mir auskommen haben, zum Volkssturm, nach Salzburg müssen. Zur Militärsekurrenz. Bin nach Salzburg reingefahren, bin wie in der Stadt drin gewesen bin, habe ich einen Soldaten gefragt, sage ich, entschuldigen, wo ist denn da die Militärsekurrenz? Hat er mich von oben bis unten angeschaut, hat er gesagt, im ersten Stock sie Rindfisch. Sage ich, entschuldigen, ich habe nicht gewusst, dass in der Stadt Rindfisch im ersten Stock um sind. Wie ich aufgekommen bin in den ersten Stock, haben sie mich untersucht. Ein Stabsarzt hat mich untersucht. Der hat mich gleich angeschrien. Ausziehen, hat er gesagt. Ja, schon wieder. Freilich haben mich ausgezogen. Und wie ich ausgezogen bin, haben sie mich in eine Schaffe mit einem Wasser reingestellt. Hat er mich wieder angeschrien. Hat er gesagt, wissen Sie überhaupt, warum Sie in den Wasser drin stehen? Sag ich, freilich. Ich bin ja nicht deppert, weil es mir zu der Marine stecken wollte. Ja, dann ist er hinter mir auch noch umgegangen und hat mich von hinten auch noch untersucht. Und wie er hinter mir gewesen ist, hat er geschrieben, bücken. Hat er da auch noch reingeschaut. Auf einmal hat er gesagt, tauglich. Hätte er mir ins Gesicht auch sagen können. Ich bin eh nicht lange dabei geblieben, kennst du aus? Das war mir zu fad. Wie ich heimgekommen bin, habe ich meine Alte kennengelernt. Auf einem Faschingball. Maskiert sind wir gegangen. Ich bin als Ventilschleiche gegangen. Und meine Alte als Schlauchboot. Bei mir war ein schönes Boot, das soll ich dir schauen. Ja, in Franz haben sie eh vorgestellt. Habe ich gesagt, Franz, schau dir die an, das wird die meine. Hat er ganz leise zu mir ins Ohrwäschel gesagt, sagt der Fritz, haben sie nicht. Schau dir die an, wie die ausschaut. Die schenkt ja. Und waren dann in einem Balkon haben, hat die deine genischen. Habe ich gesagt, das kannst du laut auch sagen, hören tut es nämlich auch nichts. Der Franz. Das ist ein Mensch, der mir mit der Arbeit keine Freude hat. Ich kann mich erinnern, ich habe mit seiner Frau geredet. Und da hat es mir erzählt, dass er vorige Woche zu ihr gesagt hat. Hat er gesagt, du Alte, hat er gesagt, eins muss ich dir schon sagen, jetzt geh zum Doktor. Und wenn ich heimgegeben habe, ich mindestens 3 Monate Krankenstand. Da ist er zum Doktor gegangen und hat gesagt, Herr Doktor, ich bin krank. Er sagt, der Doktor, Franz, wo fällt's denn? Er sagt, überall. Er sagt, dann ziehen sie einen raus, hat er gesagt, dann muss ich einen untersuchen. Dann hat der Doktor genau eine Stunde untersucht, nach einer Stunde hat der Doktor gesagt, mein lieber Herr, es tut mir leid, aber ich kann nichts finden. Ja, der Franz sagt, mir tut's. Er sagt, bitte wirklich kein. Gängen sammeln Sie mir morgen wieder. Wir machen morgen eine Grunduntersuchung. Und zu diesem Zweck hat er gesagt, bringen Sie mir morgen von Ihnen ein Nebenprodukt mit. Hat er gesagt, das untersuche ich dann sage ich Ihnen genau, was Ihnen fehlt. Ist er heimgegangen, der Franz, und unter der Haustür ist seine Frau gestanden und hat gesagt, na Franz, hast du schon einen Krankenstand? Hat er gesagt, heute noch nicht, aber morgen. Heute hat er gesagt, geh runter in Köln. Ich muss den Doktor ein Nebenprodukt mitbringen. Hat er gesagt, hol eine durchsichtige 2-Liter-Flaschen, da tue ich was hinein. Dann hat er was reingetan. Und wie das drin war, hat er zu seiner Frau gesagt, hat er gesagt, du Alte, hat er gesagt, pass auf. Hat er gesagt, damit sich der Doktor überhaupt nicht mehr auskennt, tust du was dazu. Jetzt hat sie was dazu, dann war die Flaschen halb voll. Dann hat er gesagt, Alte, hat er gesagt, wo ist denn unser Hund? hat sie gesagt, so was brauchst denn du unseren Hund? Ja, hat er gesagt, den halte ich auch noch unter. dann war das von Hund auch noch drin. Dann hat er gesagt, Alte, hat er gesagt, jetzt gehst du mit zu der Nachbarin und leichst dir die Angora-Kotze aus. Die hängen mir auch noch drauf, hat er gesagt. Dann möchte ich sehen, ob ich morgen einen Krankenstand habe oder nicht. Nächsten Tag ist er eingetreift zum Doktor. Mit dem Rucksack da, oder den Dobeliter drin gehabt. Hat der Doktor gesagt, na Franz, hat er gesagt, haben Sie es mit? Hat der Franz gesagt, Fräulein. Hat den Rucksack aufgemacht und den Dobeliter rausgerissen. Hat der Doktor gesagt, mein lieber Herr, so viel hätte man nicht gebracht. Ja, hat er gesagt, Herr Doktor, gehen Sie an, man denkt, wenn Sie was verschütten, da wir genug da haben. Dann hat der Doktor die Dobeliterflaschen genommen, hat es gegen Tröntgenlampen gehalten und hat gesagt, mein lieber Herr, Sie sind ein schwieriger Fall. Hat es nur mit zwei mit Draht gegen Tröntgenlampen, hat gesagt, aber das werden wir gleich haben. Hat gesagt, passen Sie auf, hat gesagt, mein lieber Herr, was ich Ihnen sage. Hat gesagt, Ihre Frau, die hat ein Blasenleiten. Der Hund, der ist läufig. Die Katz bekommt Junge. Und sie hat gesagt, mein lieber Herr, dass Sie es genau wissen, Sie fangen am morgen die Arbeit wieder an. Buben, wie schaut es mit euch aus jetzt mit ein wenig Gesang, damit wir ein wenig Stimmung einbringen da herin? Nimmt einer zu sich ein Weib, aus Lieb zur Zeit vertreibt, so ist er schon ein Mohr, für der sitzt um Motor. Und wie er ein Jod gesucht, da geht gleich und verzockt, die Remasurio, dass man's aushalten nimmer kann. Kinderplatzen, du wie die schreit, grad als wenn's gleich nimmer gescheit, und ja, nicht nimmer kann, fangt erst Schwiegermutter an. So, Weiberl, ist er frei, hier ist es nah. Ich hob mir nur zum Zeitvertreib, hier ist es nah. Und wenn er so ein Weib im Haus, hier ist es nah. Du holst der Teufel Söhne raus, hier ist es nah. Du holst der Teufel Söhne raus, hier ist es nah. Und holt der Mann auf die Not. Sein Tagwerk schon verbracht und geht ins Wirtshaus rein, nur auf ein Glas Wein. Und kommt noch 10 Uhr zu Haus, kommt noch der Torsperr zu Haus, so hat er schon sein Gefritt, liegt zweimal schon im Bett. Psuffner Lackel schreit's, du Lump, gehst für lauter Saufens Grund, doch er macht sich gar nichts draus, lacht die alte Hexens aus, doch auf einmal, was ist das, wird im Gesicht der Waschel nass. Reinl, Hefen, Suppen, Topf, hat Rollers auf dem Kopf. So, Weiberl, ist er frei, hier ist es nah. Das hob man nur zum Zeitvertreib, hier ist es nah. Und wenn er so ein Weib im Haus, hier ist es nah. Du holst der Teufel die Söhne raus, hier ist es nah. Du holst der Teufel die Söhne raus, hier ist es nah. Und kommst zur ewigen Ruhe, macht sie die Eigel zu und vor den Himmel hinauf. Der Petrus macht nicht auf, er sagt mein lieber Schatz, für die haben wir keinen Platz, so bisschen haben wir genug, in den Himmel herum wenn wir eine Ruhe. Voller Zorn verdauft er still, sie hinunter in die Höhe. Doch der Deichsel sagt, ist Hand, dann sonst du kuschant nicht auch in die Höhe lässt sie, oh mei, hat der Teufel nimmer nein. Das war alles nicht passiert, jetzt sind wir nicht so segiert. So, Weiberl, ist er frei, ist es nah. Das hat man nur zum Zeitvertreib, ist es nah. Und wenn er so ein Weib im Haus, ist es nah. Du holst der Teufel Söhne raus, ist es nah. Du holst der Teufel Söhne raus, ist es nah. Aber eines freue ich mich, dass heute in der kleinen Tischrunde so so viele des weiblichen Geschlechts drunter sind. Das gefreut mich immer wieder. Siehst du bei uns daheim, wir ziehen auch wie einen Vergleich. Ein Weiberleid und der Lederhosen. Gibt's nämlich keinen Unterschied, kennst du aus? Ja, bei einer Lederhosen ist wie bei einem Weiberleid. Du brauchst verdammt lang, bis du das kriegst. Aber wenn du es hast, sind sie nicht mehr zum Umbringen. Gell? Es hat einmal einen Menschen gegeben, der behauptet hat, dass der Adam der erste Radiotechniker gewesen ist. Ach. Ja, weil er aus einer einzigen Rippen einen Lautsprecher gemacht hat. Bitte, aber wenn ich ehrlich bin, kennst du aus, dieser Meinung bin ich gar nicht. Denn ich sage, meine Herren, es müssen mir recht geben, wenn ich nämlich sage, eine Frau ist kein Lautsprecher. Da denkst du einmal selber drüber nach. Ein Lautsprecher, den hast du auch dran. Probier das. Wenn ich daran denke, wir daheim, wir haben eine Schule, die ist 400 Jahre alt. Und da drin ist eine Lehrerin. Die ist jünger, kennt sie auch. Und eine Lehrerin, die hat 40 Buben zum Unterrichten. Bruder, machst du was mit? Das soll ich dir schon. Und kürzlich hat die Lehrerin auf der Tafel geschrieben, 4 und 4 ist gleich. Und weil die Schule schon 400 Jahre alt ist die Dorf auch nicht mehr jung, kennen Sie aus. Die hat einen Sprung. Und genau mit dem Gleichzeichen ist die Lehrerin am Sprung hingekommen mit der Kreide. Und da die Kreide ein weicher Gegenstand ist, ist so gebrochen. Die Lehrerin hat sie gebückt. Der Hansi in der dritten Bank hat ins Loch angefangen. Die Lehrerin hat sie umgedreht und gesagt, Hansi? Komm her da, bis zum Katheter. Hansi, warum lachtest du? Oder ich sage, bitte, Frau Lehrerin, warum lacht ich? Ich habe etwas gesehen, wie sie sich gebucket haben. Was? Du hast etwas gesehen? Was hast du gesehen? Bitte, ich sage, Frau Lehrerin, ich frage dich nicht, wie viel du gesehen hast, sondern was du gesehen hast. Bitte, ich sage, Frau Lehrerin, das Strumpfband. Das Strumpfband? Um Gottes Willen, pack sofort deine Schulsachen und kommst morgen mit Vater in die Schule. Der Hansi geht, sie schreibt weiter. 5 von 5 ist gleich. Der Sprung, kennt sie aus? Sie buckt sie. Der Franz in der zweiten Bank fängt ins Loch an. Sie dreht sich um und sagt, Franz, komm her. Franz, warum lachtest du? Oder gesagt, Frau Lehrerin, ich habe auch etwas gesehen. Du auch? Was hast du gesehen? Bitte, hat er gesagt, Frau Lehrerin, das Höschen. Um Gottes Willen, mach sofort deine Schulsachen und kommst morgen mit Vater und Mutter in die Schule. Der Franzi geht, sie schreibt weiter. 6 und 6 ist gleich. Der Sprung, kennt sie aus? Ja. Der Fritz in der ersten Reihe steht auf und geht. Wie er bei der Klassendier ist, schreit die Lehrerin. Friedrich, komm sofort zurück. Wo willst du denn hin? Oder gesagt, Frau Lehrerin, darf man nicht mehr lange reden. Ich komme morgen mit der ganzen Verwandtschaft. Was ich sagen will, seid vorsichtig mit dem Trinken, weil sonst geht es irgendwie in Hölle bumm, den werdet ihr nicht kennen, gell? Ja, na ja, gut, bitte, ja, bei uns da haben wir auch so einen Stammtisch. Und da ist er gesessen, ja, noch nicht lange, 6 Stunden ist er gesessen, am Stammtisch, kennt ihr. Und vis-à-vis von ihm sind zwei Ärzte gesessen. Und wie der Hölle bumm nach 6 Stunden langsam aufgestanden ist, wegen Bratspur ist er schon gegangen. Wenn du mal 6 Stunden sitzt, dann gehst du schon ein wenig Bratspurig. Torwasseln hat er hängen lassen wie ein alter Bernhard innen. Und wie er so durch Gottstum durchgegangen ist, hat der eine Mediziner zu den anderen gesagt, hat er gesagt, Herr Kollege, hat er gesagt, schauen Sie sich diesen Herrn an. Ein typischer Fall, hat er gesagt, nach seiner Stellung, wie er geht, dürfte die eine Rückenmarkverletzung haben. Hat der andere Mediziner gesagt, Herr Kollege, sind Sie mir nicht böse, aber ich muss Ihnen eigentlich dagegen sprechen. Ich glaube nicht, dass das eine Rückenmarkverletzung ist. Sagt er, der dürfte irgendwie mit der Leber zu tun haben. Na gut, wie sie so diskutiert haben, sind die zwei Herren aufgestanden und sind auch ausgegangen heim zu, so wie der Hüllebum. Auf der Straße ist der Hüllebum vor ihnen gegangen, haben sie ein medizinisches Gespräch weitergeführt, hat er gesagt, sehen Sie, da geht der Herr wieder, der was da drinnen gesessen ist. Ich nehme doch an, dass es eine Rückenmarkverletzung ist, nach dieser Gangart, wie dieser Herr da hat. Hat er gesagt, nein, Herr Kollege, entschuldigen Sie, dass ich Ihnen dagegen rede, aber ich glaube, es dürfte nach einer Leberquetschung ausschauen. Hat der eine Mediziner gesagt, mein Herr Kollege, was streiten wir uns? Fragen wir doch diesen Herrn persönlich. Sind es vier gegangen, die zwei Mediziner zum Hüllebum? Hat der eine Mediziner zum Hüllebum gesagt, entschuldigen Sie, Herr, wir sind zwei Ärzte, wir streiten gerade über Ihre Krankheit, was Sie wahrscheinlich haben durch Ihre komische Gangart, die Sie einnehmen. Ich behaupte, Sie haben eine Rückenmarkverletzung und mein Kollege, der auch Mediziner ist, sagt, Sie hätten eine Leberkrankheit, eine Quetschung. Und der Hüllebum sagt, meine Herren, Sie täuschen Sie alle zwei. Ich sitze nämlich schon 6 Stunden da drinnen, hat er gesagt, und ich habe 14 halbe Moos getrunken, hat er gesagt, und ob Sie es glauben oder nicht, jetzt hat es mir sämtliche Sicherungen ausgekauft. Prost. Ein Prost mit harmonischem Klange, ein Prost mit harmonischem Klange, ein Prost mit harmonischem Klang. Wenn euch dieses Kabarettprogramm gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ich möchte mich auch herzlich bei allen Spendern bedanken, denn ohne euch wäre das hier alles nicht möglich. Denkt bitte auch an meine Amazon-Partnerschaft. Wenn ihr, egal was auch immer, über meinen Link bei Amazon kauft, dann helft ihr mir dabei, euch auch weiterhin ein gutes Unterhaltungsprogramm zu liefern. Also dann bis zum nächsten Mal, euer Coldwing.